emotional abgestumpft, seit ich denken kann. Lebe hinter einer Fassade, damit ich denken kann. Ich stell alles in Frage, was man zerdenken kann. Muss alles lenken, ich bin der Steuermann. Bin gefangen in Eis, jeden Kompass verloren. Hol mich hier raus, ich bin fast erfroren. Mach die Musik richtig laut, damit ich was fühle. Halt mich nicht auf, mir wachsen grad Flügel. Auch wenn ich dabei mein Gesicht verliere, mach mich nicht laut, weil ich endlich was fühle. Wie kannst du mit mir frei sein, wenn ich doch gefangen bin? Wie kannst du bleiben, wenn alle schon gegangen sind? Wie kannst du ohne Weg geben, wenn ich einer bin, der nur nimmt? Was fällt dir ein, mich zu lieben, wenn ich für Liebe zu feige bin? Bin gefangen in Eis, jeden Kompass verloren. Hol mich hier raus, ich bin fast davor, mach die Musik richtig laut, damit ich was fühle.